Tachel Landstuhler, Folge 74, unterwegs geht in Japan, 19. November. Heute ging es nur Yokohama. Yokohama ist mit Zug ungefähr eine halbe Stunde von Tokio entfernt, südlich. War der letzte Tag, wo ich meinen Japan Rail Pass nehmen konnte. Gut, ich meine, die 8 Euro mit dem Zug oder mit der S-Bahn hätte es jetzt auch nicht gebracht. Aber wenn man das schon mal hat, kann man noch mal durchziehen. Wetter war leider ein bisschen bescheiden, aber war ja, wie gesagt, sowieso nur ein Stadttrip angesagt. Yokohama ist bekannt für Hafen, Kreuzfahrtschiffe und auch die Infrastruktur, die drumherum ist. Bekannt ist dort ein Red Brick House. Das ist praktisch ein altes Handelshaus, so aus rote Sandsteine mit relativ dicke Mauern, die man auch abschotzen kann, wenn ein Taifun kommt oder so. Hab paar geile Bilder gemacht, war eigentlich ganz lustig. Ach, dass er auch schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut hat. Weihnachten ist dort auch irgendwie ganz nice. Von der Architektur ist so ein Kreuzfahrtterminal aufgebaut, was man so ein bisschen begehen kann oder so. Habe ich mir auch mal angeschaut und natürlich auch so ein paar Parkanlage oder so. Habe das Beste an dem Tag gemacht. Wie gesagt, das Wetter war ja nicht so der Hit. Deshalb gibt es diesmal auch so ein bisschen Indoor. Und zwar habe ich mir das Mitsubishi Industrial Museum angeguckt. Eintritt, glaube ich, 500 Yen oder so. Ich glaube 4 Euro. Das ging es aber nicht. Ist eigentlich eher dazu, dass ich mal angucke, was Mitsubishi eigentlich macht. Und zwar machen sie diese U-Bahn-Wegen, Riesenschiffe, auch die Sicherheitseinrichtungen vom Atomkraftwerk. Deshalb war auch wegen Fukushima auch relativ interessant, wie sie das so ein bisschen aufbereitet haben und dann auch so ein bisschen natürlich nicht erzählt, was dran schuld war, sondern was sie jetzt besser gemacht habe. Aber im Endeffekt hat man, wenn man ein bisschen aufmerksam gelesen und ein bisschen aufgepasst hat, schon ganz gerafft, was das Problem dort war. Dann ging es von dort aus, ja, in dem Museum, das ist auf 2 Stockwerke, ja, könnt ihr vielleicht so Stündchen euch praktisch ein bisschen aufhalten, ja, ein paar Filme gucken, die auch mit englischer Übersetzung ist. Ja, ist ganz gut gemacht. Ist auch viel für Kinder, so ein bisschen zum Ausprobieren, kann man S-Bahn fahren und man kann auch Hubschrauber fliegen und in den Flugsimulator gehen oder so. War Gott sei Dank, wie gesagt, nicht viel los, aber wie gesagt, also will ich auf jeden Fall hingehen. Natürlich dann in der Nähe ist auch das Kunstmuseum, das habe ich mir aber gespart, so richtig Kunst und Hightech ist nicht so meins. Was relativ schön anzusehen war, war Chinatown. Dort irgendwie relativ bekannt war auch die ganze Wahrsager, also die chinesische Wahrsager, die halt dort gesessen haben. Ich habe ein bisschen die Leute beobachtet, aber wie gesagt, hat leider kein Local Support dabei. Mit dem hätte ich mich gerne noch mal so ein bisschen unterhalten. Da wäre halt so ein Einheimischer ein bisschen gut gewesen. Man könnte genau fragen, was so der Sinn und dran ist und warum die Leute dort klar waren oder so. Ich glaube, muss ich mal Doku auf YouTube angucken oder so. Man muss irgendwie schon bekannt für so Chinatown sind, weil da gab es Unmengen dort dazu. Was ich dann auch noch gesehen habe, es war, kamen die erste Werbetafeln für den Rugby World Cup. Der ist wirklich 2019 in Japan und habe ich ja schon gesagt, dass ich Japan ziemlich geil finde und dass ihr auf jeden Fall noch mal hin wollt. Vielleicht kann man das auch kurzfristig mit einem Besuch von diesem Rugby WM verbinde, aber ich befürchte, dass es auch relativ teuer und ausgebucht ist. Aber na, ich halte mir das mal so ein bisschen offen. Bin ja, wie gesagt, noch nicht mit meiner Jahresplanung 2019 fertig. Den Tag habe ich mal so ein bisschen aufgeteilt, weil um 18.30 Uhr wollte ich mich mit meinem Bekannten treffen. Das ist der, den ich am ersten Tag schon getroffen habe. Also Bekannter vom Arbeitskollege, der hier schon 2 Jahre in Japan ist, also Deutscher. Der hat aber ein bisschen länger schaffen müssen, also bin ich noch ins Ramen-Museum gegangen. Ramen-Museum, das sind diese Instant-Nudeln, hat wirklich ein eigenes Museum. Kenne eigentlich auch so halb dreiviertel Stunde drauf Inhalte, euch die Geschichte von dem Ramen hingucke, ist halt hier in Japan schon das große Ding, weil ihr wisst, die Japaner sind bekannt für Variationen und Details und alles Mögliche. Und da gibt es wirklich je nach Region verschiedene Ramensorte und die Feinheiten und so. War ganz interessant, was dort relativ gut gemacht hat, auch zum Fotografieren. Es gibt dort im Keller verschiedene Restaurants, die halt verschiedene Ramen halt anbieten und da müssen halt gucken, wollen wir klare Soße oder nicht so klare Soße, verschiedene Geschmacksrichtungen und wie gesagt, kann ich euch das jetzt im Podcast nicht so im Detail erzählen, könnt ihr auf der Seite mal nachgucken, aber auf jeden Fall ist das Museum einen Besuch wert. Dann, wie gesagt, in dem Hafen können eigentlich auch noch, gibt's, damals war es, glaube ich, das größte Riesenrad in Japan, gibt es auch noch einen Vergnügungspark, ist dann auch relativ lustig, wenn er bei relativ bescheidenem Wetter an der Hafenpromenade entlang laufe und dann auf einmal hören er schreie und sehen dann, dass die Leute dann im Regen da auch noch Achterbahn fahren müssen. Aber gut, so ist es halt. Abends waren wir dann immer traditionelle, oder was heißt immer, im Restaurant gewesen, und zwar müssen wir so gucken, der Japaner isst so gerne und er isst auch, wenn er berufstätig ist, kurz, also sprich, das sind diese Restaurants, wo ich euch erzählt habe, wo ihr am Automat euch ein Gericht aussuchen könnt, setzen euch hin, dann werden ihr bedient, essen euer Gericht, stehen auf und gehen. Das heißt, dieses ganze Konzept ist eigentlich eher ausgerichtet, dass ihr dort nicht lange sitzt und also praktisch euch unterhaltet und so. Wenn er das wolle, müssen da in richtige Restaurants gehen, die, wenn er durch diese normale Straße laufe, eigentlich nicht sehen. Das heißt, unten auf dem in ersten Stock oder so sehen er praktisch diese Restaurants, wo man halt auf schnelle Essen reingeht. Und in den oberen Stockwerke sind dann praktisch die Restaurants, wo praktisch wie so in Wohnungen eingerichtet sind. Wo er als Ausländer, da ist jemand, der die Sprache nicht hat, nie auf die Idee kommen würde, dorthin zu gehen. Also ihr seht das praktisch in dem vor so einem Büroaufgang, stehen im Endeffekt 4-5 Mann mit so Schilder. Ja, auf den Schilder steht dann praktisch drauf, welches Restaurant das ist. Die sprechen euch auch nicht an. Das heißt, normalerweise würden ihr als Tourist einfach vorbeigehen. In dem Fall, weil er natürlich Japanisch kann, haben wir kurz mit denen geredet und haben uns dann praktisch für ein Restaurant ausgesucht, sind dann praktisch in diesen Aufzug rein und ich glaube, das war im 20. Stock, also relativ hoch. Ja, und dann sind wir halt wirklich in so einem richtig traditionellen japanischen Restaurant. Schuh ausziehen. Die fragen euch dann, wie lange da bleibe, weil dann ist dann dieses Gesetz, dass man dann dort isst und dann so 1 bis 2 Stunden oder je nachdem auch länger dort bleiben kann, bevor dann praktisch der Restaurant, der Platz nochmal vergeben wird. Und wie gesagt, in unserem Fall war jetzt nicht so viel los. Haben wir praktisch einen Tisch gekriegt. Das sind die, wo wir auch praktisch auf dem Boden sitzen, aber doch nicht auf dem Boden, weil das praktisch ein bisschen höher gebaut ist, wo ihr eure Füße unter den Tisch stecken könnt. Und dann können wir praktisch à la carte was bestellen. Die Preise sind natürlich ein bisschen höher, aber jetzt auch nicht unverhältnismäßig teuer. Vorspeise vielleicht so 4 Euro, Hauptgewicht und so 10, 11, 12 Rehe. Und wir tun praktisch à la carte bestellen. Wer, wenn er sogar als Ausländer gerafft hätte oder dorthin gegangen wäre, hätte man dieses Tablet sogar auf Englisch umschalten können. Ja, und da haben wir halt so ein paar Spezialitäten gegessen, Bier getrunken und uns halt so ein bisschen unterhalten oder so. Ja, waren so vielleicht 1 Stunde, 1,5 noch gewesen. Wie gesagt, haben dann das Restaurant verlassen und haben uns dann den teuren des Abends gegeben. Und zwar sind wir dann noch in einen Pub gegangen. Und wenn ihr euch betrinken wollt, dann müssen ihr den Geldbeutel richtig aufmachen. Also so ein Bier, ich glaube 500 Milliliter, das sind ja schon mit 1200 Yen dabei. Und wenn ihr wisst, dass normalerweise Essen 800 Yen kostet, bist du da beim Bier mit 10, 11, 12 Euro und schön dabei. Ich habe, glaube ich, ich habe auch Guinness getrunken, Kumpel 2 Bier, also das läppert sich ungemein. Was es dort aber noch relativ gut gab, gab halt so Pub-Food. Zwar essen sie dort irgendwie gern Bohnen, ja, also rohe Bohnen irgendwie in der Hütte, die knapperste dann dort, die schmecken dann so ein bisschen salzig und dann haben wir, glaube ich, auch noch so ein paar Onion-Swings bestellt oder so. Ja, und haben dann halt, wie gesagt, noch ein bisschen unterhalten. Waren noch ein paar Engländer dort. Eine Japanerin, die war allein, haben halt so ein bisschen spekuliert, was die macht oder für was die macht oder wie auch immer. War aber irgendwie ein bisschen komisch, mit der ins Gespräch zu kommen. Und die ganze Situation war irgendwie ein bisschen wicked, weil in Japan dann allein, Frau, die allein so unterwegs war oder so, war alles irgendwie ein bisschen suspekt. Wir haben so ein bisschen drüber rumphilosophiert, dachten aber, ey, mir geile Type hier für den letzten Abend, ach, wollen wir die arme Frau nicht unglücklich machen und dann halten wir uns lieber selbst. Zwinke. Ja, wie gesagt, dann haben wir, glaube ich, die letzte U-Bahn geht, glaube ich, um 12:30. War ja auch im Endeffekt mein vorletzter Abend. Er musste ja auch schaffen gehen, haben wir uns um 12, wie gesagt, sind wir aus dem Pub raus und dann wieder Richtung Heimat gefahren. Warum kurz vor 12? Gebt euch die Antwort selbst, dann konnte ich noch nur die letzte Fahrt mit meinem Japan-Rail-Pass machen. Gut heimgekommen, haben wir uns noch verabschiedet, also war ein schöner Abend. Gut, mache ich mal die Folge zu. Wie gesagt, morgen habe ich noch einen letzten Tag in Tokio und dann geht's nach Hause. Bis dann. Servus.